1 Live Party Service Open Air mit Cosmic Gate. Thank you. the truth. Open Air mit Cosmic Gate. Truth. We'll be right back. sick when new black, polished and chrome, it came over the summer like liquid night. Like liquid night. Like liquid night. black polished chrome and came over the summer like liquid night. We'll be right back. Live Party Service Open Air mit Cosmic Gate. We'll be right back. Der 1 Live Party Service heute Abend live aus dem Freibad Gehlenbeck in Lübbecke. Und für euch seit einer Stunde an den Turntables Cosmic Gate. Und normalerweise spielen unsere Gäste genau eine Stunde lang. Ihr merkt, wir haben schon ein bisschen überzogen und aus gutem Grund, weil ich denke, Cosmic Gate rockt das Freibad Gehlenbeck so gut, dass wir eine kleine Zugabe einfordern, oder? Also, wollt ihr noch mehr Cosmic Gate? Das war ein bisschen leise. Wollt ihr mehr Cosmic Gate? Seid ihr bereit? Ja! Everything I need's within you. You're my heaven, you're my hell. Everything I need is within you. So why are you raging? Storm. Cut the music.